from Cotton of Love. Hallo und herzlich willkommen zum 88. Conancast. Heute mal wieder ein Themenpodcast rund um Band 8, ach nee, um Band 85. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Hallo, endlich geht es weiter. Wir haben lange darauf gewartet, auf diesen Band, sage ich euch. Genau, und an meiner Seite, wie gehabt, unser Stargast. Willkommen Kevin. Schönen guten Abend, auch ich habe lange auf diesen Band gewartet und auf diesen Conancast. Genau, dann schauen wir uns den Band wie gewohnt erstmal von außen an und dann besprechen wir danach den Inhalt des neuen Manga-Bandes. Und da schauen wir uns zunächst einmal das Cover an. Was gibt es denn da im Hintergrund Schönes zu sehen? Oder auch nicht zu sehen? Eine leere Straße. Ja, eine leere Straße, schlecht beleuchtet, aber erkennbar eine Straße. Auch noch so ein bisschen verschwommen, als wäre das während der Fahrt aufgenommen. Klingt gefährlich. Boah, also was... Ja, sieht auch so aus, wegen dem Scheinwerferlicht. Stimmt, genau. So, aus dem Auto aufgenommen. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Wagen auf der mittleren Spur fährt. Für ein Foto darf man alles machen, Kunstfreiheit und so, ne? Genau, und vorne sehen wir dann Conan Edogawa, wie gewohnt, mit verschränkten Armen. In einem ganz bekannten Kleidungsstil. Komisch, war nicht schon mal so bekleidet? Ja, stimmt. Wo denn? Ja, das war in Band 58. Damals hat man ebenso eine Straße gesehen, in der deutschen Version. 58? Und ist das ein Zufall? Tja, Zufälle gibt's, ne? 8, 5. Zahlendreher, würde ich sagen. Ob sich Aoyama das extra so hingelegt hat? Nein. Das mit den Ereignissen, nein, mit dem Zahlendreher... Das wäre genial von ihm, nein, aber... Nein, es wäre vor allem 8 Jahre in die Zukunft geguckt. Stimmt. Ja, aber... Conan ist ja so ein ähnlich schlauer, ne, mit seinem Plan. Ja, genau, wenn nicht sogar noch schlauer. Das ist immer... Aber da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir dann die Fälle vorstellen. Ja, zunächst einmal Conan im Shuichi Akai-Stil, falls das noch jemand noch nicht erkannt haben sollte, in welchem Stil er da vorne zu sehen ist. Und als Farbe gelb vom... Conan-Schriftzug, die hatten wir zuletzt in Band 62, also auch schon eine ganze Weile her. Da gab es auch so einen gelben Schriftzug. Zwischendurch gab es, glaube ich, bei Band 74 mal einen Orangeton, Gelb-Orangeton. Aber zuletzt wirklich Band 62, also schon eine Ewigkeit her, dass wir den Gelbton hatten. Jetzt, das ist wirklich lange her. Ich habe mit 65 oder 66 angefangen, den Manga aktuell zu verfolgen. Und 66 waren die Kirschblüten, das weiß ich noch. Und damals hat immer noch immer so die diese vorläufigen Cover rausgebracht mit den Fragezeichen und dem schwarzen Hintergrund. Ja, die kenne ich auch noch, da habe ich dann nur gedacht, wow, was ist das denn für ein Cover? Sieht das wirklich so aus? Da freue ich mich schon drauf. Ja, das war lange her, ja. Schöne Zeiten, lange Zeiten, alte Zeiten, aber jetzt brechen neue Zeiten an. Genau, also Band 85 im Gelbton. Vorne noch der Hinweis, Gosho Aoyama hat den Band gezeichnet, falls es jemand nicht wissen sollte. Ja, Moment mal, da steht nur Gosho Aoyama. Das könnte auch eine Firma sein. Dann solltest du einen Blick ins Impressum werfen. Ah, okay. Das finden wir diesmal vorne, aber da kommen wir auch später noch hin. So, ich wollte auch hinten blättern. Ist es nicht normalerweise hinten? Manchmal. Bei anderen Serien immer, ne? Ja, eigentlich ist es doch immer vorne. Na gut. Ab und zu, ja. Unter Umständen, ja. Dann schauen wir uns den Buchrücken an, wo ja die Detektiv-Conan-Geschichte vorangeht. Was kriegt er denn da um die Ohren geworfen, geschlagen? Der Tennisball von vor... Welchen Conan-Cast habe ich das gesagt? Ist das nicht eher so ein... Nee. Baseball ist das. Nee, Baseball, das stimmt. Ich wollte den Tennisschläger passend zum Tennisball haben. Der ist gelb. Und so vorbei, geflogen. Ja, und den Schläger wollte ich haben, habe ich nicht bekommen. Man kriegt einen Baseball. Vielleicht bekomme ich ja den Baseballschläger. Ich warte noch. Auf die Rübe? Ja, ich habe ja gesagt. Ja! Ich habe ja gesagt damals beim Tennisballcast, wo auch immer der drin vorkam, in welchem Band, dass ich als nächstes hoffe, dass der Schläger da ankommt. Und wenn ihr nicht wisst, was Olli meint, gebt ihr einfach bei Conanews.org in der Suche Tennisballcast ein, dann findet ihr da hin. Oder auch nicht. Verlinken wir extra. Ja, verlinken wir. Ja. Machen wir. Schaut einfach nochmal auf die Seite von den Condiment-Bänden. Irgendwo gab es ja diesen Tennisball. Genau. In irgendeinem Band-Cast. Irgendwas. Einfach alle 87 Cast durchhören und auch den 88. hier natürlich zu Ende hören. Dann wisst ihr Bescheid, welchen wir meinen. Vor allen Dingen. Ganz einfach. Jetzt ist der Ball auch knapper dran, ne? Das sieht so aus, als wenn er dem Tennisball leichter ausweichen konnte. Ja, kennt ihr diese, wie heißt das, wenn man so unter die Stange tanzen muss? Ja, hier Limbo. Limbo, genau, ja. Irgendwie hier sieht ich so dachte, ähnlich aus. Ich dachte, er setzt zu einem Fallrückzieher an und schießt den Ball dann weg mit seinen Powerkick-Boots. Ja, aber der Ball fliegt doch schon weg. Ja, der Ball ist ja schon an ihm vorbei. Deswegen auch sein Schweißtropfen da an der Stirn. So, oh scheiße, das war knapp. So detailgetreu auf dem Buchrücken. Mhm. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Aoyama hat sich viel Mühe für dieses Band gegeben. Nur, wo wir das Spannendste besprochen haben, wollen wir mal weitergehen. Ja, die Verweise. Ich dachte, wir sind durch. Auf der Rückseite der Hinweis zum Mystery, dann ein Einleitungstext, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht gelesen. Ich war so fasziniert, ich wollte den Band so schnell lesen. War denn gut, der Einleitungstext? Ja. Also er schneidet auf jeden Fall alle drei Fälle an. Hatten wir ja auch schon andere Situationen, wo nur ein Fall angeschnitten wurde. Ja, nicht so schön, ja, genau. Ja, aber dieses Mal ist doch wirklich alles dabei. Jo, schön, freut mich, dann kann ich ihn gleich auch noch lesen nach dem Cast. Der Band kostet 6,50 € in Deutschland, 6,70 € in Österreich und überall anders, wo keine Buchpreisbindung ist, müsst ihr in den Laden gehen und dort nachschauen oder bei unserem Amazon-Wiki-Shop, obwohl da sind ja nur die deutschen Preise drin. Österreich hat ja keinen. Also es gibt ja kein Amazon.at. Ach so. Es läuft über .de. Ach so, okay. Und CH weiß ich aber nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber AT gibt's nicht. Ist eine Weiterleitung auf .de. Echt? Ja. Wieder eine Bildungslücke geschlossen. Ja, und wir machen weiter. Der Wissenscast hier heute, genau. Im Schlüsselloch. Genau, wer ist das? Das ist... Wer ist das? Ist es Steffen? Ja! Die Werbung kennen wir doch alle. Die kennen wir alle. Ja, ach so, ich dachte gerade von Ema, der Steffen. Nein, aber hätte auch gepasst. Wer ist das? Das war so ein Spiel von MB. Ja, oder? Genau, ich erinnere mich. Mit der Werbung. Aber es wäre auch ein schöner Auftakt gewesen für die Ema-Redaktion jetzt im Schlüsselloch. Das wäre... Ja, vielleicht hat sich Steffen Hautuck verkleidet. Es ist aber Shikara Katsumata. Wow, gut abgelesen. Puh, gerade noch so gerettet. Ja. Ah. Wobei ich eher für Chikara wäre. Chikara? Ja. Das Chikas. Ja. Daher kommt das. Ja. Ja, wie der es ins Schlüsselloch geschafft hat, weiß ich allerdings nicht. Ja, vor allem. Es gibt keine anderen Charaktere mehr. Wer soll noch rein? Kennt er. So. Jin ist ja noch ewiges Rätsel, wann der kommt. Und ja, Conan. Conan fehlt auch noch. Conan? Ja. Stimmt. Ja. Und sonst, ich glaube, es fehlt noch einer Bekannter, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Die beiden fehlen auf jeden Fall, Jin. Korn war auch, oder? Ja. Okay, ja. Obwohl? Auch schon, ne? Obwohl, Chianti oder Korn? Chianti war. Nee, da war Korn noch nicht. Korn war noch nicht? Nö, wisst ihr. Chianti war auf jeden Fall. Ah, ist jetzt. Also, hier auf jeden Fall eine Nase im Schlüsselloch. Nase. Mit Augen und Ohren. Und Brille. Es ist Korn. Und Aoyama-Brille. Und ihr Steffen. Also gut, wir schlagen den Band dann mal auf, bevor wir uns hier an der Brille festhalten. Und was begegnet uns da? Ein gefesselter Aoyama, der auf einem Holzbalken in Hokkaido liegt. Und in einer Kamera schaut. Genau. Falls ihr die Anspielung erkannt habt, es ist der Takagi-Fall. Ach ja, Takagi-Fall, alles ja, klar. Ja, genau, mit den Krähen. Ach, wo dann die Kamera wackelt, ne? Genau. Ja, okay. Genau, hier wieder ein kurzer Einleitungstext von Aoyama, wie wir ihn kennen, ohne hier zu spoilern. Aoyama murmelt dann wieder etwas vor sich hin und dann blättern wir direkt weiter auf die nächste Seite. Da sehen wir wieder... Wollen wir nicht erst noch zum Ort pilgern? Ja, doch. Ja, klar. Sehr gut. Wann geht's los, Olli? Nächste Woche. Nächste Woche, okay. Da habe ich nichts vor, dann pilgern wir wieder hin. Jo, sehr schön. Machen wir. Ihr könnt gerne mitpilgern, hier. Ja. Auf der nächsten Seite sieht Kevin dann endlich, wer Detektiv Conan gezeichnet hat. Gosho Aoyama. Das. Aoyama ist übrigens fett geschrieben, weil er so cool ist. Ja, oder so fett. Nee, er hat fett Kohle. Ja, oder? Das meinte ich ja, genau. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Mhm. Ich will ja nicht über unseren Lieblingszeichner herziehen. Mhm. Obwohl, das ist ja auch nicht. Doch, lassen wir das. Also bitte. Vielleicht kommt er mal wieder nach Deutschland, dann können wir ihn live erleben. Also man kann es ehrlich... Karrieren wir uns heute selbst an? Also, was ist los hier eigentlich? Wir sind einfach besonders lustig. Ja, also wir freuen uns auf diesen Band. Er ist. Das ist nicht Gott und wir, ey. Das ist irgendwie. Wir machen heute nur Outtakes, kann das sein? Genau. Dafür ist das ja ein Outtake-Cast. Ah. Nicht der Colin-Cast. Wann nehmen wir den richtigen auf? Direkt danach. Also, Goshu Aoyama hat ihn gezeichnet. Steffen Hautog ist der verantwortliche Redakteur. Claudia V. Nachname ist für die Gestaltung. Philhauer. Philhauer. Und die Koordination verantwortlich war Theresa Struth. Lindenstruth. Und es wurde in Deutschland gedruckt, printed in Germany. Auf Mixpaper. Riecht auch so. Riecht nach Mixpapier, nicht wahr? Nach deutschem Mixpapier. Ja. Und EMA unterstützt wie immer noch. Nee, nicht wie immer. Seit Band 80 oder 79 oder so, ne? Ja, irgendwo sowas. Wieso, ne? Ach so. Ja, ja. Seit. Ja, ja. Seit. Ich habe übrigens gesehen, als ich neulich den Carlsen-Manga aufgeschlagen habe, dass die jetzt auch Mixpapier verwenden. Da war ich ganz baff. Ja, wurde Zeit, dass sie das auch jetzt kopieren oder nachahmen. Ja, was gut oder ist, wird eben verwendet, ne? Ja. Oder was günstiger ist. Da war EMA Vorreiter. Muss man ja auch mal loben. Ja. Dann sollte EMA jetzt eine Abmahnung an Carlsen schicken. Vielleicht kommt das ja durch. Wo EMA allerdings kein Vorreiter ist, ist bei dem alternativen Cover, nicht wahr? Yeah. Was haben wir denn da zu sehen? Da geht es wie immer um ein Tablet, die in diesem Band eine große Rolle spielen. Kein iPad, nämlich ein Computer. Also iCompt 4, das kann ich verraten. iCompt 4? Ja, iCompt 4. Ja. Im japanischen Band 85 sehen wir natürlich etwas anderes. Nämlich haben wir Shinichi und auch Conan ein kleines Headset am Ohr, wo sie wahrscheinlich verfolgen, wie ein gewisses Organisationsmitglied das Haus eines gewissen Menschen aufsuchen. Jin, die Telektai-Mori. Welches Shinichi Kudo? Nein! Das war Band 42. War es ja gar nicht, ne? Nein. Ja gut, also hier wieder das iPad. Dann auf der nächsten Seite, was bisher geschah, der altbekannte Text, keine großen Veränderungen. Hast du ihn gelesen? Um es beurteilen zu können. Ja, klar. Ah, gut. Dann der Inhalt, bei dem natürlich ein katastrophaler Fehler aufgetaucht ist, nämlich fehlt dort ein Fall. Wir haben nur 10 dort stehen, dabei sind es eigentlich 11. Ich habe das nachgeschaut, Fall 9 oder so ist vergessen worden. Oder 10. Irgendwo ist einer untergegangen. Ich meine, einer der beiden letzten ist irgendwie versunken. Nicht das versunkene Glassplitter ist 11. Und 10 ist die Leiche im Pool, die ist dort nicht vermerkt. Ja. Das fehlt dort. Gibt keine Leiche im Pool. Nee, es gibt nur versunkene Glassplitter. Da wollte man die Leiche vertuschen. EMA ist der Mörder. So war's doch. Gut, dann sind wir auch schon angekommen beim Inhalt. Und den ersten Fall wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, der erste Fall knüpft, wie so oft in den Bänden, an den letzten Band wieder an. Wir erinnern uns, da waren ja ziemlich viele Leute mit von der Partie. Und eine Freundin von Jody, eine Lehrerin, wurde von einem Täter im Park die Treppe runtergestoßen. Die Lehrerin hatte Bourbon engagiert, hatte Amuro engagiert, Nachforschung zu einem Stalker anzustellen. Und ja, er war auch mit von der Tat, war mit am Tatort sozusagen. Und die Polizei hatte sämtliche Leute, die mit ihr Kontakt hatten, in der Grundschule versammelt. Da waren Jody, Camel. Camel? Ja, spricht man die Camel aus? Ja, ne? Ja, genau. André Camel. Ja, immer Camel, Camel. Camel! Ja, genau, da kommt es aus dem Hintergrund. Vielen Dank. Und ja, die drei Personen sozusagen waren mit dabei. Und dann ruft das Krankenhaus in der Schule an. Der Lehrerin geht es schlechter, alle fahren zum Krankenhaus hin. Und ja, vor dem Krankenhaus wird Camel dann von Bourbon aufgehalten. Und er will ihm Informationen entlocken, das gelingt ihm aber nicht. Und dann trifft Camel im Krankenhaus auf Jody. Und dann erzählt er ihr halt, dass er Amuro nichts gesagt hat. Und auf einmal hört man nur Dankeschön und Jody ist verschwunden. Da hörte der Band auf, jetzt geht's weiter. Jody kommt wieder. Mit Conan kommt sie angerannt. Sie fragt ihn dann halt, ja, was machen Sie hier und wie sieht's aus? Und Cable erzählt ihr natürlich alles nochmal und ist ganz verwundert, aber das habe ich ihnen doch eben schon gesagt. Und ja, Conan kommt sofort drauf, eine Frau, die sich so verkleiden kann, dann, dass sie auch Bekannte täuschen kann, war natürlich Wermut. Die sehen wir in der nächsten Szene, wie sie in Bourbons Wagen steigt, wie sie noch als Jodie verkleidet ist und ja, enttarnt sich daraufhin und erzählt Bourbon halt, dass sich Riku Michikusu da selbst erschossen hat. Und ja, daraufhin sagt Bourbon nur, so war das also, er hat also eine Theorie. Dann, ja, erklärt Conan halt den beiden FBI-Agenten, dass es sich dabei um Wermut handelte und wie die Organisation diesen Plan, diese Information, dass Kusu da sich selbst erschossen hat, von Kamel zu entlocken, wie die Organisation das alles sich zusammengestrickt hat und dass es im Prinzip alles an dem Tag anfing, als die Nachricht von dem Handy von der Lehrerin an Jodie geschickt wurde. Da fing das alles schon an und ja, jetzt ist es letztendlich aufgegangen, der Plan der Organisation. Ja, dann sehen wir die Organisation auch nochmal. Wermut und Bourbon unterhalten sich in seinem Auto. Wermut kann sich nicht so richtig was denken, warum die Information jetzt wichtig ist, aber Bourbon hat da seine ganz eigene Theorie, dass nämlich Shuichi Akai nicht gestorben ist. Dam, dam, dam, dam. Genau. Wermut zweifelt dann natürlich dran, weil wir haben es ja alle gesehen mit Jin zusammen, wie der das durchgeführt wird. Bourbon erklärt halt daraufhin, wie dieser ganze Plan funktioniert hat, wie wer getäuscht wurde und ja, sagt dann am Ende, dass er eine bestimmte Person aufsuchen will. Wer das dann ist, das erfahren wir dann sogar am Ende noch. Bourbon fährt nämlich zu Subaru Okiya, der gerade dabei ist, die Oscar-Verleihung im Fernsehen zu sehen. Das ist doch nicht die Oscar, das heißt doch, wie haben die es genannt? Oswald. Ja. Entschuldigung. Da Oswald war ja was anderes, das war mein Nachbar, der jetzt hier neu eingezogen ist. Gut zu wissen. Ja, da ist auch ein sehr berühmter Gast anwesend, nämlich Johnny Bipp. Und ja, dann sehen wir sozusagen das Aufeinandertreffen von Bourbon und Okiya. Bourbon sagt, wir sehen uns nicht zum ersten Mal und er möchte sich mit Okiya unterhalten und hat auch ein paar düstere Gestalten mitgebracht, die aber vor dem Haus warten sollen. Und ja, Okiya unterhält sich dann drin mit Bourbon. Währenddessen fahren Kamel und Jodie zum Reiher Bergpass, weil sie halt Zweifel auch am Tod von Akai haben und sich das untersuchen wollen. Und im Haus von den Kudos, wo ja Okiya wohnt, da ja konfrontiert Bourbon sozusagen Okiya mit seiner Theorie, wie denn Akai überlebt haben könnte und wer die Leiche war und klärt sozusagen den ganzen Fall auf. Ja, das ist halt alles sehr schlüssig und ja, man denkt dann so, kann sich dann sozusagen denken, ja, wie Akai sozusagen seinen vermeintlichen Tod vorgetäuscht haben hat. Währenddessen am Reiher Bergpass werden Kamel und Jodie halt verfolgt und geraten da in Bedrängnis. Und ja, Kamel zeigt zwar seine Fahrkünste, aber die reichen nicht ganz aus, bis er plötzlich von hinten eine Stimme hört. Er soll das Verdeck öffnen. Wir fragen sich natürlich, woher kommt die Stimme? Aber er macht es natürlich. Und wir sehen dann später auch, wer das gesagt hat, nämlich Shuichi Akai sitzt da hinten im Wagen. Das ist natürlich mysteriös, denn gleichzeitig sitzt auch Subaru Okiya ja gegenüber von Bourbon, wodurch dann seine Theorie natürlich widerlegt ist, was ihn natürlich auch sehr verwundert. Ja, das ist eine sehr spannende Situation und jetzt sind alle Theorien widerlegt. Okiya ist nicht Akai, aber Akai ist am Leben, also freut euch alle schon mal und ja, lest auf jeden Fall diesen Fall. Es ist sehr spannend, denn in den nächsten Kapiteln wird dann die scharlachrote Wahrheit zu dem Tod von Akai, der ja nun doch vermeintlich vorgetäuscht war, enthüllt und wie das alles zusammenhängt. Und ja, man kann nur, erfährt halt nur, dass sich wohl alles nach dem Plan von Conan Edogawa zugetragen haben soll. Finde ich persönlich schon mal sehr interessant, dass Conan so ein Gedächtnis hat, weil wenn wir überlegen, es fing ja alles damals im Krankenhaus an. Da hat ja die Organisation, hat ja dann, wollte da ja Kier rausholen. Und in dem Moment hat er sich schon überlegt, wie er Akai sozusagen vermeintlich tot darstellt, was ja damals noch alles gar nicht zur Debatte stand. Da stand ja nur erstmal fest, wir müssen Kier vor der Organisation in Sicherheit bringen. Also ich bin, ja, sehr, sehr beeindruckt. Und ja, auch so beeindruckt bin ich auch von dem Fall und kann natürlich nur 5 von 5 Akai-Mützen vergeben, weil es ist so spannend und ich glaube, ich hatte gefühlt, hatte ich das Ganze in 10 Minuten durch. Also ich habe vorne angefangen, habe wieder aufgehört, dachte, wie, schon vorbei? Das ging ja so schnell und es wird wirklich viel aufgeklärt und ja, das ganze Ding, wie sozusagen, wie wo man sich damals vielleicht noch dachte, wie hat Akai das gemacht? Ja, wird jetzt endlich alles aufgeklärt und wir erfahren auch noch so einige andere interessante Indizien um die Organisation. Genau, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Fall, den man als Detective Conan-Fan gelesen haben muss, sage ich. Und mit muss meine ich wirklich muss, sonst versteht man alles nicht mehr, was davor und danach passiert. Ja, also man kann, also ich kann auch schon vorwegnehmen, ich gebe 5 von 5 Subaru Okia Mundschutzschütze. Ein Schutz, zwei Schütze. Nicht übel, nicht übel. Das ist wirklich, kann in YouTube-Video rein. Das war ganz gut, ja. Aber Masken ist schon eine sehr gute Idee. Genau, ja, ich fand's auch genial, als Bourbon zu Okia sagte, nimm jetzt mal deine Maske ab und nimm einfach den Mundschutz ab. Das war der Hammer. Damit hab ich nie gerechnet. Das war ja, ich dachte, jetzt ist wirklich vorbei und dann, wow. Vor allem auch mit den mysteriösen Gestalten, wie du sie ja nanntest. Die waren einfach auch immer weg, ne, dann. Ja, genau. Und vor allem auch am Anfang, Bourbon taucht da eben auf am Haus und dann waren da die Gestalten da. Man dachte sich, oh, da hat Bourbon noch einen Ass im Ärmel. Und Okia sagt gleich, Moment mal, diese Gestalten da vorne, also spielt gleich auch diesen Trumpf an, den ja Bourbon eigentlich hatte und vernichtet den damit sozusagen. Ja, vor allem, er hat sie ja auch vom Hauseingang bemerkt, ne? Ja, genau. Das ist immer so ein Hin und Her. Und vor allem auch noch, dass er sie nicht, dass er nicht genug Teetassen für sie da hätte. Hä? Was ist das denn? Das ist Okia-Humor. Ja, also genial gemacht. Auch, dass Akai wieder da ist, dass Jody und Camel am Raya Bergpass unterwegs sind zur gleichen Zeit und sich dann die Auflösung so zwischen Haus der Familie Kudo und Raya Bergpass immer so abwechselt, dass die einen mal was erzählen, mal dann die anderen was und dass sich für die Leser so ja zusammen ergibt. Ist natürlich ein bisschen, würde real natürlich so nicht funktionieren oder wäre nicht so, dass das zeitgleich passiert, aber ist sehr gut gemacht hier und auch mit Conan, der im Hintergrund steht, also ich kann gar nichts anderes sagen als 5 von 5 Mundschutze. Also mich störte ja nur, das muss ich sagen, denn es gab einen eigenen Tippunkt für mich, mich störte nur, dass diese Trümpfe, diese Masse an Organisationsmitgliedern, ja, völlig irrelevant geworden sind. Obwohl ja die Jody, Camel und Akai ja die aufhalten konnten am Bergpass und auch dann angesprochen haben, anstatt die zu befragen, einzubuchten, hey, wer hat euch geschickt? Wo kommt ihr her? Und was ist da los? Ja, knacken gegen das Telefon und tschüss. Hä? Dummer oder was? Die haben hier eine riesige Spur direkt zur Organisation einfach so vernichtet. Das sehe ich so, das ist so und jetzt möchte Philipp was sagen. Ja, ich möchte nicht spoilern, aber du solltest den Fall mal zu Ende lesen, denn da ergibt sich noch was sehr Spannendes und das erklärt auch, warum das denn so ist. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ja, nun, wo ich keinen Kritikpunkt mehr habe, 6 von 5 rote, scharlachrote Halstücher. Ich bin ein wenig erkältet und daher... Ja, noch ein sechstes, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wer das nicht gelesen hat, der ist selbst schuld. Das ist der Hammer. Und hat am Ende noch einen guten Cliffhanger, wie es denn weitergeht mit der Organisationshandlung und allem drum und dran, was das FBI jetzt zu tun hat und so weiter. Aber dazu lest ihr den Band oder den entsprechenden Fall am besten selber oder schaut euch die entsprechenden Anime-Episoden an. Also, der Cliffhanger, den finde ich ja nur wirklich absolut, weil Da denkt man dann, okay, es ist alles geklärt und auf einmal, hä, wieso ist denn jetzt diese Begebenheit da? Aoyama Ema bringt den nächsten Band, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, vorher haben wir allerdings noch zwei andere Fälle, die auch sehr, sehr spannend sind, aber boah, nicht so viel mit dem zu tun haben, was davor passiert ist. Und zwar geht es weiter mit einer Hängepartie rund um Shukichi Haneda, nicht wahr, Kevin? Leider hast du recht, ja. Der Shukichi Haneda trägt ja 6 Titel des Shogi Weltklassen BBC, VBA, FIFA, UEFA, EMA. EMA. Ja, Kase, also Zeug, was man halt haben kann, hat er, außer eines, das ist nämlich der Titel des Großmeisters. Das möchte er auch noch werden, denn wir erinnern uns, in der Vergangenheit hatte er ja zu Yumi gesagt, wenn er alle 7 beisammen hat, dann möchte er sie wahrscheinlich nochmal als Freundin haben oder nochmal mit ihr ausgehen oder so. Wir wissen, ich würde eher sagen, heiraten. Ah ja, aber gleich das ganze Programm hier. Alles klar. Olli würde aufs Ganze gehen. Das macht mir gar nichts. Was Haneda macht, müsst ihr dann nachher nachlesen, ne? Oder genau. Also wenn Haneda Yumi nicht nimmt, dann, ne, Yumi, wenn du das hörst. Ja, jedenfalls geht's da, beginnt der Fall damit, dass Haneda und Yumi in einem Café sind. Er spricht sie auf einen Brief an, den er ihr gegeben hat. Diesen hat sie jedoch nicht verstanden, anders als Colin, und gleich weggeworfen, im Sinne von, hab ich nicht verstanden, werf ich weg, ist ja immer hier Müll wieder, ne? Naja, alles klar. Mal aufräumen, kräftig durchwischen, komm, weg mit dem alten Scheiß, 7 zusammen, was soll das denn sein? So etwa? 7 Dragon Balls oder was? Oh, gibt's doch hier nicht. Die kommen später, ja. Über die Dragon Balls unterhalten wir uns noch, allerdings geht es so weiter, dass die liebe Yumi von dannen zieht, damit Shukichi Haneda sein großes Turnier antreten kann. Dieses tritt er an, er macht ein paar knifflige Züge und schon sagt er, nein. Der Mystery Train. Er muss gehen. Ja, er macht ein paar mysteriöse Züge und muss dann gehen. Aufgrund eines Hinweises, eines Briefes, welchen er erhalten hat, mit mehreren Zetteln darin, die ihn vor eine schwierige Aufgabe stellen. Er verlässt also das Turnier und erfährt, Yumi wurde entführt. Wie geht's weiter? Er versucht sich an den Hinweisen, die er von dem mutmaßlichen Entführer erhalten hat, entlang zu hangeln, ganz im Sinne eines Retters, wie er seine Frau auch retten würde. So eine Schnitzeljagd, so ähnlich. Ja, nur mit etwas mehr Ernst und etwas mehr Weiblichkeit. Ja. Weil Ai und Ayumi dabei sind, oder richtig, wie? Richtig, denn genau dort. Also ich erkläre es mal so, Shukichi Haneda ist gar nicht mal so doof. Er kennt es mit Shogi etwas aus, muss man sagen. Echt? Und so kommt er auch schon auf die richtige Spur, ja. Und auf dieser richtigen Spur trifft er ganz zufällig Conan, die Detective Boys und Professor Agasa. Und ich weiß, das ist eigentlich schon ein K.O.-Kriterium für den Fall, aber, das dachte ich auch, aber er hat noch mehr zu bieten. So ist Conan in der Lage, die Wahrheit aus ihm herauszukitzeln. Leider werden dann auch noch die Detective Boys darauf aufmerksam, auf die eine scharlachrote Wahrheit. Und so handeln sie sich, wie gesagt, von Hinweis zu Hinweis, um den Zeitplan einzuhalten. Ich glaube, 3 Stunden hatte er. Ja. 5? 3? 3 waren es, glaube ich. Ja, er muss ja immer noch wieder zurück zu dem Shogi-Spiel, weil er es ja gewinnen will, um den 7. Titel zu gewinnen. Also denn hat er nur den 7. Titel kann er ja vor Yumi dann. Genau. Ne? Und man hat ja immer so ein bisschen Bedenkzeit beim Shogi und die nutzt er komplett aus, um eben Yumi zu befreien. Zu der sag ich, was ist meine Beurteilung hier? Also das war ja wirklich Baller. Ja, das war auch wirklich ein bisschen der Vetter hin und her. Ja. Nun, es ist so, dass man aufgrund eines Hinweises an einem Brunnen, den ich nicht weiter erläutern möchte, gezwungen ist, Schlange zu stehen. Und so erzählt er die Liebesgeschichte, wie alles angefangen hat. Und ich war überrascht. Keine Sandkastenliebe. Nö. Wow. Nein. Ich meine, toll. Und auf dem Moment war der Band für mich perfekt eigentlich. Ja, also da konnte nichts zu schief gehen. Aufhört zu lesen. ja, genau. Hiermit endet dann meine Vorstellung des Falls. Nein, tut sie nicht. Was gibt's noch zu sagen? Ja, natürlich treffen weitere Hinweise ein. Conan und Shukichi Haneda scheinen, zumindest was Shogi angeht, gleich schlau zu sein. Was mich ja auch an einen Kommentar von Aya erinnert. Du weißt ja wirklich alles, ne? ja, das stand da auf dem Schild. Oh, okay. Wie geht's weiter? Sie kommen an bei dem mutmaßlichen Entführer, der scheinbar alles so geplant hat, dass man auch wirklich noch bei ihm ankommt, um sich ihm zu stellen. Denn auch dieser hat ein prekäres Motiv ausgewählt, das wie immer mit einem Fall, der in der fernen Vergangenheit zurückliegt, zu tun hat, um einen Sterbefall, um ein Familienmitglied. Es ist alles wie immer, alles wie in Detektiv Conan gewohnt. Und genauso ist auch alles, dass sich der Fall am Ende... Ja, wie endet der Fall? Kann der Entführer gestellt werden? Ja, Juni stirbt. Oh, Spoiler! Also, ich fand den Fall sehr gelungen, obwohl ich schon am Anfang sagen muss, ein Kriterium bei mir ist immer auch, dass man ein bisschen miträtseln kann. Dieses Element ist hier vollkommen verloren gegangen, da es sich eben um Shogi-Steine handelt. Man kann nicht lesen, was auf den Shogi-Steinen draufsteht. Das kann man schon. Ach so, ja, wenn man Japanisch kann, ne? Ja, an der Seite steht ja was drauf, das haben die auch gut übersetzt. Das haben sie auch, das fand ich gut. Ja, aber auf den Stein oben drauf, das sind ja die japanischen Steine, die kann man ja nicht einfach eindeutschen, sag ich mal. Von daher, na, man kann einfach nicht miträtseln, das macht das ein bisschen kaputt, finde ich. Ansonsten eine spannende Entführung. Es war eine der besseren Schnitzeljagden, muss ich sagen, der Serie. Und auch mit dem Täter, der immer schwarz dargestellt wird, wie er zwischendurch immer schon eingespielt wird, damit man denkt, oh Gott, jetzt ist der Täter wieder da, was passiert denn da? Ja, das war auch ganz gut gemacht, weil es immer so aussah, der Täter ist wieder am Zug, ne? Aber er hatte nur das... Oh, stimmt, sehr gut. ...vorbereitet, ja. Ne? Aber es war echt cool gemacht. Genau. Vom hin und her switchen wie so ein kleiner Kinofilm. Ja. Ja, wie in dem ersten Fall schon, ne? Zwei Schauplätze. Genau, genau. Genau, hat er das Stilmittel fortgesetzt. Also, sehr genial. Entschuldigung. Bisschen komisch vielleicht mit dem Zeitlimit. Da will ja Kevin dann noch was zu sagen, hat er schon angedeutet. Ansonsten, Detective Boys Fall kommt ja immer nach dem Organisationsfall. Das ist ja mittlerweile auch ein Stilmittel von Aoyama. Ja, keines, was ich gutheißen kann, aber... war aber ein besserer Detective Boys Fall. Und ich gebe hier getrost 4 von 5. Shogi-Stein, den 5. gibt's nicht, weil man eben, oder ich als deutscher Fan eben nicht miträtseln kann, weil ich kein Japanisch kann. Ist vielleicht auch mir zu schulden, dass ich da nicht miträtseln kann. Tut mir leid, dass ich kein Japanisch kann. Nein, du musst dich da nicht rechtfertigen. Ja, stimmt. Ja, nicht im Conan-Cast. Nicht im Conan-Cast, genau. Gut, Kevin, was hast du zu meckern? Die Bedenkzeit im Shogi, ne? Der Chika... Chika la Chikas, der genau, Gegner da einfach. Der Gegner, der Widersacher, der... Bösewicht. Antagonist, der, wie auch immer, der Shogi-Spieler, dessen Namen ich nicht kenne. Der Großmeister. Der sagt ja dann... Ja, natürlich hat er sein Handy nicht dabei. Dann könnte er ja sich Tipps holen. Moment mal. Wenn er 5 Stunden weg ist, dann kann er auch von überall sonst Tipps holen. Er braucht doch nicht mal in sein Handy gehen. In 5 Stunden kann ich in jedes Internetcafé, an jedes Laptop, Smartphone, Computer, ich kann auf der Straße jemanden fragen, ich kann bei Rewe jemanden fragen. Das ist doch, also, jetzt mal im Ernst, was ist das für eine Begründung? Wenn du 5 Stunden Zeit hast und er dir dann sagt, ja, er hat sein Handy nicht dabei, weil, damit er nicht schummeln kann. Hä? Ist das denn oder was? In welchem Land lebt er eigentlich? In Japan. Ihr seid zivilisiert. Und dann kommt ihr mit so einem Kack? Tut mir leid. Da habt ihr echt verschmiert. Also 1 Stern schon mal weniger. So. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt geht's weiter. Was wollte ich noch sagen? Okay, Kevin, du gehst dann jetzt mal auf die Straße und fragst jemand nach einem Shogi-Tipp. Ja, sein Smartphone. Wo willst du denn da nachgucken? Im Shogi-Forum oder was? Ja. Ja, shogiforum.co.jp. Ja. Vor allem Forum. Ja, genau. Ja, und was ich noch ein bisschen blöd fand, was war das nochmal? Es gibt keinen weiteren Kritikpunkt. Es gibt gar nicht. Du hast schon alles. Das toppt nix. Du willst Kritik heraufbeschwören, die es gar nicht gibt? Es gibt keine Kritikpunkte mehr. Doch, die gibt es. Nee. nicht mit mir. Heute nicht. Ich finde es schade, dass man die Steine mal übersetzt hat. Also an der Seite, stimmt. Und auf einmal dann nicht mehr. Ich meine, ich müsste erst zurückblättern, um nochmal zu wissen, was denn auf diesem Stein stand. Ja. Das fand ich doof. Und auch noch doof, in irgendeiner Sprechblase dort, oder im anderen Fall, die war ein bisschen verrutscht, ne? Dass mitten im Wort auf einmal flupp, naja. Das ist aber nicht die Schuld des Falls, sondern des Layout-Tears. Ja, wer ist dafür schuld? Ja, wir müssen in der Presse nachgucken. Steffen Hautog ist es nicht. Nee. Obwohl als verantwortlicher Redakteur. Ist dafür. Goshu Aoyama ist schuld. Gestaltung, Claudia V. Philhauer, naja. Früher war doch immer noch Nadine, war sie nicht die... Nadine Steinkreise. Deswegen ist sie nicht mehr da, oder was? Weil sie schon damals weil sie nicht mehr da ist, ist in die Sprechblase verrutscht. Das wird sein. Holt sie zurück. Petition. Alle unterschreiben. Und auch doof fand ich mit den 4H, mit den Bezeichnungen, da stand dann sowas wie Turm auf 4H, auf 4H, auf 4H. Ich dachte, ach so, Turm auf 4 Uhr, dachte ich, 4, 4 und klein H heißt für mich 4 Uhr. Aber wenn man vom Schach oder so redet, dann schreibt man die Buchstaben normalerweise groß. So bin ich es gewohnt und so kenne ich es auch aus dem Internet und aus der TV-Zeitschrift, die heißt TV Hören und Sehen. Da war auch immer so ein Schachspiel und da stand dran, wie sieht das Spiel aus oder so. Da fehlt nur noch ein Zug, mit dem man dann Schachmatt machen kann. Und da war auch immer groß geschrieben, das weiß ich. So, also hier, ich bin unzufrieden. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Ja, und dennoch gebe ich immerhin, weil er ja nicht übel war. Immerhin ein oder 3,5. Oh, okay. Schon die Steine. Also 3 Steine und einen Nagel. Ja, da Kevin das ja schon so schön angedeutet hat, Turm auf 4H, dem schließe ich mich an. Ich setze die Dame auf, nein. Auf E3. Ich vergebe 4 von 5. Was hatte ich vorhin nochmal? Yumis. Hier im U-Bahn. U-Bahn-Tickets. Ja. Nicht schlecht. Ich dachte, große U-Bahn und dann sowas, ja. Ich dachte, U-Bahn, Bahn wie eine U-Bahn. Ja, ich kann ja nicht die Mehrzahl von U-Bahnen machen, sonst kriege ich dasselbe Dilemma wie Philipp. Ja, mir hat der Fall eigentlich, also ihr habt ja schon das recht viel gesagt, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, dass man halt als Nicht-Shogi-Spieler nicht miträtseln konnte, hat mich auch ein bisschen gestört. Trotzdem war halt der Fall nicht weniger spannend von der Entführung halt her und wie sie das alles verfolgt haben, auch wie die Situation, also wie das die erste Begegnung von Yumi und Haneda und das fand ich auch sehr schön und bisschen, es war wirklich rührend, abwechslungsreich und, genau, das war ganz anders als sonst, wir verraten aber nicht wie, weil es war echt schön, finde ich, hat was mit der U-Bahn zu tun, hat Olli ja schon erwähnt. Ja, es war echt schön. Ja, jeder fährt ja mal mit der U-Bahn, auch Haneda fährt mit der U-Bahn zu seinen Tatorten da. Naja, jedenfalls auch, die Hinweise, die zwischendurch von dem einen bestimmten Charakter eingeworfen werden, sind sehr spannend. Aber da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein, da kann man sich selber noch Theorien machen. Ja, bisschen komisch ist es halt schon, auch mit dem Lehrmeister, gegen den er spielt halt und mit seiner Zeit halt, der Zeitfaktor ist natürlich ein sehr irreparabler. Was mich da am meisten gestört hat, war, als sie vor diesem Brunnen standen und Haneda die Geschichte erzählen will. Erst stehen sie da und dann heißt es, oh, das dauert ja ewig, bis wir bei dem Brunnen da sind und wir haben ja keine Zeit. Und dann stellen sie sich aber doch an und dann erzählt er das doch und auf einmal, oh, die Schlange ist weg, wir sind dran. Also, das war ein bisschen widersprüchlich, aber Genta hebt dann die Stimmung gleich wieder, indem er eine lustige Grimasse macht. Das entschädigt natürlich alles. Ja, die Detective Boys waren sehr lustig in diesem Fall, muss ich auch mal zugute halten. Also sehr geschickt gemacht von Aoyama. Auch wie dann die Entführungssituation von Yumi halt geheim gehalten wird vor allen möglichen Leuten und so. Da denken sie sich auch, also sie denken sich wirklich viel aus in diesem Band. Und sie? Aoyama. Ja gut, Aoyama. Die Person. Ja. Sie, die Person. Genau wie Jin, ne? Blutige Tränen wird sie weinen. Ja. Sie, die Person. Ja, okay. Genau so. Ganz dünnes Eis, ich merke schon. Kevin hat den Fall gelöst. Ja. Trotz fehlender Japanischkenntnisse. Ja. Jetzt bekomme ich auch einen. Was bekomme ich für eine Bewertung? Kevin kriegt 4 von 5 Japanisch-Abzeichen. Ja, nee, also auf jeden Fall auch den Fall lesen. Ja. Dann geht's weiter mit dem nächsten Fall, mit der Leiche im Pool, die Ema verschweigen wollte. Da war nämlich wirklich eine Leiche. Ach, deshalb die Animagic-Aktion. Da kam die Leiche her. Jetzt habe ich's rausgefunden. Noch eben eine Postkarte schreiben. Ja, genau. Nicht schlecht, Leute. An emaundcolinnews.org. Ja. Gertrudenstraße 30 bis 36. Ehrlich? Mhm. Und in Köln, ja. 50, 67, oder? Genau, Köln. Richtig. Oh, aber nicht mehr machen, nicht mehr machen. Wir schicken keine Postkarten mehr an Aoyama. Das machen wir nicht. Genau. Jetzt zum eigentlichen Fall. Es geht darum, dass Masumi Sera Connen in ihr Hotel einlädt. Denn dort möchte Sera mit Connen sprechen und auch ihm auch das mysteriöse Mädchen zeigen, das wieder mit dabei ist. Ja. Aber dazu kommt es leider nicht, denn wieder erwarten bringt Connen auch noch Ran und Sonoko mit. Und mit Ran und Sonoko ist nicht gut Kirschen essen, wie man ja weiß, sondern eher gut Tee trinken. Die haben sich selbst eingeladen. Ja, die haben sich wirklich selbst eingeladen, muss man sagen. Und demnach kommt es nicht zu der Begegnung mit dem mysteriösen Mädchen, das dann schnell aus dem Fall ausscheidet. Stattdessen begeben sich die vier dann zum Pool, das es in dem Hotel gibt. Und ja, da sind die dann alle zunächst verwundert, was Sera wohl für ein Bikini tragen wird, bis es dann rauskommt, ohne das hier zu spoilern. Ist ja sehr spoilernswert. Ja, das ist es. Dann trifft man auf vier Personen. Eine davon ist so ein bisschen aufmüpfig, hält sich für was Besseres, sage ich mal, und verlangt von den anderen drei, dass sie ihr irgendwelche Gefallen tun, was die anderen drei natürlich auch machen, weil sie sich mit ihr gutstellen wollen, denn sie ist die Tochter eines Firmendirektors. Deswegen machen die drei anderen alles, was sie verlangen, zum Beispiel den Rücken eincremen. Ja, eigentlich nur Rücken eincremen, ne? Und plötzlich vermisst diese Frau dann eine Perlenkette, die tödliche Perlenkette. Ich habe auch sofort daran gedacht. Die tödliche Perlenkette. Ja, die vermisst sie dann. Und dann geht es alles drunter und drüber. Da, wo ist die Perlenkette? Und plötzlich wird diese Tochter dann im Pool gefunden. Weil sie die Kette natürlich im Pool gesucht haben. Genau, sie haben die im Pool gesucht. Und dann wird sie dort gefunden. Die Polizei kommt zum Tatort. Untersuchen sie den Pool. Da finden sie dann ganz viel versunkene Glasscherben. Was sehr verwunderlich ist, warum sind in einem Pool plötzlich Glasscherben? Wie kommt denn das da rein? Also wenn ich hier ins örtliche Schwimmbad geht, dann möchte ich da keine Glasscherben auf dem Boden haben. Hier in diesem Fall ist es wohl anders. Ich weiß nicht, ob das in Japan Tradition ist, da Glasscherben zu versenken. Mit Geld kenne ich das ja noch, dass man das auf den Boden schmeißt, aber auch eher in Brunnen und nicht in Pools. Naja, die Polizei ermittelt, alle drei haben natürlich ein Motiv, aber auch ein Alibi. Das macht es natürlich wie immer schwierig. Und am Ende des Bandes haben dann Connen und Sera den Fall wirklich durchschaut. Es hat nämlich etwas mit dem Abflussgitter oder mit dem Abfluss des Pools zu tun. Was genau das denn jetzt ist, das wissen wir alle noch nicht, denn es wird erst in Band 86 aufgeklärt, der ja im Januar in Deutschland erscheint. Ja, vorab aber sehr, sehr spannender Fall, sehr gut gemacht, auch mit dem mysteriösen Mädchen gut eingeleitet, finde ich. Auch ein bisschen unterhaltsam gestaltet, durch Sera eben, diese interessantere Note dadurch mit dem Bikini, war sehr, sehr spannend. Wie jetzt die Glasschirme auf den Boden des Pools kommen, was es ja mit dem Pool allgemein auf sich hat, das scheint ja auch ein Mysterium zu sein. Grundsolider Fall, sage ich mal, aber schon ein etwas besserer Fall als solide. Ich gebe ja ungern halbe Punkte, deswegen gehe ich doch auch hier mal zu 4 von 5 Polizeiwagen. Megure und Takagi sind mit dem Polizeiwagen da, ja, deswegen. Schon klar. Aber mit einem, also ich gebe 3 Glasscherben und dann das eine Polizeiauto. Ja, die anderen Polizisten müssen ja auch irgendwie herkommen. Stimmt, da sind ja noch mehr, also 3 4 Polizeiautos. Also sind es ja 3 Täter, die wahrscheinlich dran sind, deshalb transportieren sie die damit. Ja, gut. Gut, haben wir das schon mal geklärt, ja, dann schließe ich mich doch da gleich mal an. Und zwar, vergebe auch ich 4 von 5 Badeölen. Und zwar, weil, ja, mir gefällt der Anfang, den fand ich auch sehr toll. Ich dachte, wow, jetzt ne Konfrontation, gleich die nächste Konfrontation hier. Und naja, dann... Fast Konfrontation. Ja. Fast, ja. Ich hatte mich schon gefreut. Also da kann ich mich dem Mädchen wirklich anschließen. Ganz toll. Ja, naja, dann kommt ja die Pool-Szene sozusagen, wo wir halt wie immer eine etwas aufmüpfigere Person sehen und es ist so klar, dass die halt später dran ist. Dran ja, ist, ja. Wir wollen ja nicht übertreiben, wir sind ja clean. Genau. Und ja, aber trotzdem alles sehr mysteriös, vor allen Dingen halt auch diese Glassplitter, die dann auf einmal im Pool sind, die waren ja dann vorher auch noch nicht da und ob die jetzt irgendwie, die muss ja irgendwas damit zu tun haben, aber die Tatwaffe kann es ja auch nicht sein, sonst wären ja Verletzungen an der Leiche, also ja, mysteriös und spannend und es hat ja auch keiner gesehen, also es konnte wohl auch keiner zum Pool, weil die Eingangsdamen die ganze Zeit alles im Blick hatten, also sehr mysteriös, wie das überhaupt funktioniert haben soll. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ja auch immer noch, dass wenn der Fall dann abgeschlossen ist, vielleicht doch noch die Situation mit dem Mädchen zustande kommt, dass das Gespräch doch noch stattfindet. Also von daher auf jeden Fall 4 von 5 und falls das Gespräch noch kommt, dann vielleicht 5 von 5? Meine Beurteilung ist wie immer etwas kritischer. 3 von 5 Taucherbrillen vergebe ich. Buh. Ah. Für mich war natürlich der Anfang fast das Beste. Da erhofft man sich auch einiges und was mich stört, war halt immer das ganz Typische. Ne? Also irgendeine Szenerie beginnt und man weiß sofort, oh nee, warum muss jetzt diese Person sterben? Warum? Weil es der Detective Conan ist. Ja, aber immer sofort zu wissen, dass diese Person sterben wird, finde ich auch irgendwie albern. Und man hat schon gleich von Anfang an die 3 Verdächtigen fest. Und, vielleicht war es ja auch Sonoko, wer weiß. Okay, dann wär's geil. Dann wär's aber gut. Weißt dann, du denn okay, schon, wie der Fall weg, gelöst ne? wird? Ja, die schlafende Sonoko, ne? Also, ne, wie er sich zugetragen hat. Tja, Kevin. Weil wenn du das schon, hast du schon durchschaut? Weißt, dann ist es wirklich alter Hut, wie du sagst. Aber so? Na, alter Hut. Akai-Hut. Nee, ich meine, diese... Du meinst das gleiche Schema immer, aber... Ja, das Schema. Ja gut, das ist halt, ne... Detektiv Conan. Ja, aber die anderen beiden Fälle waren so anders und so frisch und gut. Wirklich gut. Sehr gut. Der Fall ist auch gut, aber schlechter. Darum 3 von 5. Tut mir leid. Ist so. Was ich ja noch sagen muss, ich fand es ja etwas, ich sag mal, also nicht verstörend. Und so schnell auch bisschen. Ich fand es ja nicht verstörend, aber schon ein bisschen komisch, dass dann plötzlich diese Tochter des Firmendirektors dann ihr Bikini-Oberteil öffnet und dann da so, zwar sieht man ja nichts, aber ist ja trotzdem... Eigentlich nicht so das, was Aoyama rund um die Uhr macht. Es ist ja so, Colin gibt es 20 Jahre. Damals waren wir Kinder, jetzt sind wir erwachsen, müssen immer noch behalten werden. Und weil Blut nicht immer ausreicht, müssen jetzt hier die anderen... Zeigt man Oberweite oder was, ja. Also, ja. Puh. Philipp, ja. Bald doch ab 18 der Band. Ja. Und der Colin fast. Ja, genau. Also man sieht ja nichts, falls ihr euch jetzt auf den Band gefreut habt. Aber es ist schon ein bisschen, also, na... Ich meine, eincremen ja gut, dann kann man das Bikini-Oberteil öffnen. Ja, aber nur da hat sich's ja auch geöffnet. Ja, genau. Aber trotzdem hätte ja nicht unbedingt sein müssen. Finde ich. Finde ich auch, aber... Dann haben wir hinten noch ein Detektiv-Lexikon. Nicht wahr, Olli? Ja, das muss immer mit dabei sein. Diesmal geht's um die Polizeiobermeisterin Fukui. Oder Fukui. Oder Fukui? Wie man das... Fukuila? Nein, nur mit I. Je nachdem, die Japaner betonen ja das IE so ein bisschen komisch. Deshalb, ich bin leider kein gebürtiger Japaner. Auch nicht. Wenn Japaner zuhören, dann meldet euch doch bitte. Jedenfalls, ja, sie ist Polizeiobermeisterin, aber sieht überhaupt nicht danach aus. Sie ist klein, trägt eine Brille, hat kurze Haare und wird eher für eine Schülerin gehalten. Und dadurch, ja, geht's ihr eigentlich am Tatort wie Conan, dass die Polizisten sie überhaupt nicht ernst nehmen auf den ersten Blick. Hat aber dann auch Vorteile, weil sich dann die Leute auch gerne mal verplappern, weil sie ja dann eh denken, oh, das ist ja eh keine wichtige Person. Ja, trotzdem hat sie es genau wie Conan, ja, faustdick hinter den Ohren und ich wusste, dass du sagen würdest. Sehr gut. Hat eine gute Beobachtungsgabe und klaren, schlauen Verstand. Ja, der Erfinder von ihr sozusagen war ein großer Columbo-Fan. Also wenn ihr Columbo-Fans seid, dann ist das ja vielleicht was für euch. Das war auch der Mann mit dem Auto, oder? Columbo? Der aus dem Detektiv-Lexikon war das. Ah, ja, Columbo. Das war auch meine Serie bei Super RTL, das weiß ich auch noch. Ja, gibt es dazwischen auch auf Laserdisc, DVD und Blu-ray. Laserdisc, ja. VHS. Und Betamax? Betamax hat Aoyama nicht, das wissen wir nicht. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, ich kenne es jetzt halt nicht. Ist halt wahrscheinlich auch, ja, ist wahrscheinlich vom japanischen Schriftsteller. Gibt es ja vielleicht in der Buchhandlung, in einer großen Buchhandlung. In einer ganz großen. Ja. Gut, dann haben wir hinten noch ein bisschen Werbung im Band, wie gewohnt. Einmal die Detective Conan Special Romance Edition From Conan with Love. From Conan with Love. Genau, 5,99 €. Da haben wir auch einen speziellen Conan-Cast zugemacht. Welche Nummer? Kannst du das sagen? Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass wir beide alleine da waren, Kevin. Echt? Hat Kevin das Intro eingesungen, wie eben auch so schön? Ja. Reinhören. Ich habe Yoko Okino für Kleines als Sarah Connor mit eingeladen. Der hat das Intro vorgetragen. Joko, genau, ja. Schön! Dann haben wir noch Werbung für die Kaito Kid Treasured Edition mit dem Kaito Koruba-Fehler. Falls ihr es wissen wollt. Auch da haben wir einen Conan-Cast aufgenommen. 7,50 €. Genau, für alle vier Bände haben wir vier Conan-Casts. Dann Demon Lord Kamio, ein sehr guter Manga, wie ich finde. Deutscher Manga. Wir keinen Conan-Cast zu gemacht. Vielleicht ein anderen Mal. Dann Liar Game, auch ein sehr guter Manga. Auch ein deutscher? Ja, nein. Der kommt aus Japan, hat eine sehr gewöhnungsbedürftige Zeichnung. Und Saint Youngman, was ich noch nicht gelesen habe, was aber sehr unterhaltsam sein soll, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist Jesus, sehr lustig. Bruder und Johnny Depp? In einer WG, Johnny, genau. Johnny Depp kommt doch auch im Manga vor. Nee, der heißt ja nicht Johnny Depp im Manga. Der heißt ja, wie heißt der, Olli? Johnny Pep oder so? Das weiß ich da gar nicht. Also hier heißt er Johnny Bip. Pep oder Pip? Ja, oder irgendwie sowas. Gut, dann hinten haben wir noch den Hinweis Sutopu, dass wir den Band nicht von hinten lesen sollen, wie wir nach 85 Bänden mittlerweile wissen dürften. Nee, ich fange immer wieder auf der falschen Seite. Ah, nein! Du hinten die Inhaltsangabe und denkst dir, oh, muss ich lesen, und fliegst dann gleich auf, ne? Auf die, ja. Naja. Es wäre so lustig, wenn sie dann so ein, wenn man den Band aufmacht, dann kommt so ein oder so eine rote Faust, ein Schild. Wie so bei so Geburtstagskarten, wo da so Musik rauskommt. Ja. Naja, da kostet der nächste Band 7,50 €. Mindestens. Wie fandet ihr denn das Gesamtpaket von Band 85? Also, ich empfehle den Band gleich dreimal. Also, weil, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen. Allein der erste Fall ist so spannend, dass man ihn glatt nochmal lesen könnte. Weil, wie gesagt, ich war beim Lesen so gefesselt. Ich auch. Dass ich dann nach dem... So gefesselt wie Yumi? Ja, genau, nur ohne Klebeband. Aber mit Seil? Ja, das klären wir dann im nächsten Conan-Cast, der dann erst nach 22 Uhr erscheint. Oder so gefesselt wie Takagi mit seinen Handschellen. Ja, jetzt wird's aber diskret hier. Ja, okay. Nee, also wirklich, es ging so schnell. Ich war durch mit den ersten Kapiteln und dachte, was, ich bin schon durch? Ja, es blieb natürlich so, kann man sagen, also der Band, ja, lässt sich total flüssig lesen und man ist in einem Rutsch durch, man legt ihn gar nicht mehr aus der Hand und inhaltlich wird so viel geboten und vor allen Dingen an der Hauptstory, es werden Sachen aufgeklärt, wichtige Sachen werden aufgeklärt, die neuen Charaktere, so die mysteriösen Sachen werden wieder eingeworfen und man kann schon wieder Theorien spinnen und sie im Conan-Forum schreiben und zwischendurch lustige Szenen gab es diesmal auch wieder mittendrin. Also wirklich alles dabei und ja, auf jeden Fall ein überaus oder unverzichtbar für die Haupthandlung. Und von daher auf jeden Fall kaufen und lesen und ja, absolute Kaufempfehlung. Gerne auch über den Wikishop. Ich mach's kurz, ich gebe... habe ja für den ersten Fall 5/5, die anderen beiden 4/5, dennoch sollte man den Band unbedingt gelesen haben als jeder Fan. Nach Band 58 würde ich vielleicht noch den Mystery Train Fall einwerfen kurz und sonst, aber der Fall ist besser als der Mystery Train und wichtiger als der Mystery Train Fall. Ja, besser würde ich nicht unbedingt sagen, die sind ja in etwa gleichwertig. Habe ich? Ja. Wichtiger für die Haupthandlung, so meinte ich das. Ja, ich vergebe 5/5 Mundschutze. Und ja, ganz vergessen. Ich habe gar nicht. Aber ich glaube, man hat rausgehört, dass ich auch 5/5 Autos vergeben habe. Also, ich rechne mal. 6 habe ich den ersten Fall bewertet, 6/5. Plus 4 gibt 10. Plus 3,5 beim letzten. 13,5 durch 3. 4,5. Demnach gebe ich in meinen Bewertung 4,5. Schwülche Akai-Strickmützen. Dann kannst du auch aufrunden. Nein, das kann ich nicht. Ach, das kannst du dir so eine tolle Rechnung kannst sagen, du aufstehen, aber aufrunden kann er nicht. Ich muss aber sagen, wenn nur der erste Fall, wenn der Band nur aus dem ersten Fall bestanden hätte, wäre ein bisschen kurz, hättest du gemeckert. Dann wäre ich zufrieden gewesen. Dann wäre es ein grandioser Band gewesen. So Mars, ein grandioser erster Fall, gefolgt von super einem Hauch Fall nach unten, ne, aber durchaus lesenswert, sehr lesenswert. Einer der sehr, sehr guten Bände der aktuellen Zeit. Ist ja auch der aktuellste. Ja, man kann ja die Spannung aber auch nicht immer ganz oben halten. Ich meine, soll man ja auch nicht. 86 im Januar, da geht's dann wieder aufwärts. War ja bei Mystery Train im Prinzip genauso. Der Fall war total spannend und dann musste es ja abflachen. Ich weiß gar nicht mehr, was danach kam. Boys. Aber ich will ja nur eine objektive Bewertung geben. Wenn ich mit jedem Band vergleichen würde, das wäre ja... Dann da brauchst du ein bisschen. Wir haben ja schon über 80. Richtig. Von daher 4,5 von 5. Der erste Fall, perfekt. Perfekt. Allein deshalb kaufen, kaufen, kaufen. Zum Beispiel in unserem Amazon-Shop oder auch sonst im Buchhandel bei irgendwem, der Mangas führt. 6,50 Euro Deutschland, 6,70 Euro Österreich, Schweiz unbekannt, alle anderen Länder. Genau. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach nee, die Verweise fehlen noch. Genau. Gut, dann kommen wir noch zu den Verweisen. Wie gehabt, wir haben ein Wiki, conanwiki.org, mit allen Informationen zu Detektiv Conan und auch zu Band 85 und sogar schon zu 86, falls ihr euch spoilern wollt. Wollen wir aber nicht, oder? Conanforum.org, da könnt ihr über den Band diskutieren, auch über alle anderen möglichen Themen zu Detektiv Conan. Conannews.org, da erhaltet ihr alle aktuellen Informationen zu Detektiv Conan. Auch zu Band 85, beziehungsweise die sind ja schon dort erhältlich, die Informationen dazu. Facebook.com/ConanNews, Twitter.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews, auf Snapchat haben wir ConanNews, YouTube.com/ConanNews, auf iTunes sind wir als ConanCast zu finden. Hast du gemessen? Wein.com/ConanNews? Nee, wein.co. .co. Ja, /ConanNews. Okay. Wein? Brauchen wir nicht. Ich sage, bleibt sicher, danke mich, tschüss, nächstes Mal. Wir hören uns wieder. Bye. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und... Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Band fandet. Ja, also man kann, also ich kann auch schon vorwegnehmen, ich gebe 5 von 5 Subaru Okia Mundschutzschütze. Ein Schutz, zwei Schütze. Nicht übel, nicht übel.